lassen. Das Trinken regiert doch die Welt. Man soll auch den Menschen nicht hassen, der stets eine Lage bestellt. Ob Bier oder Wein, ob Champagner, nur lasst uns beim Trinken nicht prahlen. Es trank den Champagner schon mancher und kommt ihm nicht nachher besorgt. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Der Moses, er hat gar nicht übel ein elftes Gebot noch erdacht. Das steht aber nicht in der Bibel und hat so viel Freude gemacht. Man hatte es uns unterschlagen, weil Trinken und Saufen es preist. Aber ich will es euch sagen, ja, wisst ihr denn auch, wie es heißt? Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz.